Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Let's keep going on our devotional. Machen wir mit unserer Andacht weiter. So, how can rivers of living water flow out of you? Wie können also Ströme lebendigen Wassers aus euch fließen? Look what Jesus said. Schaut, was Jesus sagt. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. I have a question. Ich habe eine Frage. Does the scripture say anywhere that rivers of living water shall flow out of you? Sagt die Schrift irgendwo, dass Ströme lebendigen Wassers aus euch fließen sollen? No. Nein. You can search the entire Bible. Ihr könnt in der ganzen Bibel danach suchen. You will never find that the scripture says that the river of living water will flow out of Christians. Ihr werdet nicht finden, dass die Schrift sagt, dass Ströme lebendigen Wassers aus Christen fließen werden. It's not in the scripture. Es ist nicht in der Schrift. So what's happening? Was geschieht also? Jesus said, he who believes in me, as the scripture says, out of his water shall flow rivers of living water. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Did Jesus make a mistake? Hat Jesus einen Fehler gemacht? No. Nein. What happened? Was ist also geschehen? Do you know what I believe? Wisst ihr, was ich glaube? I believe it's poorly translated. Ich glaube, dass es nicht gut übersetzt ist. I believe this is how it's supposed to be. Ich glaube, es sollte folgendermaßen heißen. Jesus said. Jesus sagte. He who believes in me, as the scripture said. Komma. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Komma. Out of his heart shall flow rivers of living water. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. What Jesus said is this. Was Jesus sagte war folgendes. You have to believe in me as the scripture said. Ihr müsst an mich glauben, wie die Schrift sagt. You can't believe in me as you want to. Ihr könnt nicht an mich glauben, wie ihr wollt. How does the scripture say we need to believe in Jesus? Und wie sagt die Schrift, dass wir an Jesus glauben sollen? You see, without people noticing, right here Jesus preached the new covenant. Ihr seht, ohne dass es die Menschen bemerkt hatten, hat Jesus hier bereits den neuen Bund gepredigt. Scripture said about Jesus. Was sagte die Schrift hinsichtlich Jesus? That he is the lamb that was slain before the foundation of the world. Er ist das Lamm, das bereits vor Gründung der Welt geschlachtet wurde. What moment did Jesus say that? Wann genau hat Jesus das gesagt? The last day of the great feast. Am letzten Tag des großen Festes. You know, the feast of Passover. Ihr kennt das Pascha-Fest. The lamb pointed to Christ. Das Lamm weist hier auf Christus hin. Jesus specifically chose this very, very event. Jesus hat also ganz bewusst dieses Event ausgesucht. This incredible revelation. Um an dieser unglaublichen Offenbarung Anteil haben zu lassen. Won't be a person that out of your heart flows rivers of living water. Wenn ihr also jemand sein wollt, aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen, it's not enough to believe in Jesus. No. Dann ist es nicht genug, nur an Jesus zu glauben. You have to believe in him the way the scripture says. Ihr müsst an ihn glauben, so wie die Schrift es sagt. He is the one who sealed the new covenant. Er ist der, der den Bund besiegelt hat. He is the one who shouted, "It is finished." Er ist der, der ausgerufen hat, es ist vollbracht. He is the one, through him we can say, "Christ in me, the hope of glory." Er ist der, durch den wir sagen können, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Through him the Spirit of God flows out of us. Durch ihn fließt der Geist Gottes aus uns heraus. Look at the context. Schaut auf den Kontext. It says, es heißt, that he was talking about the Spirit, but the Spirit has not yet been given because Jesus wasn't yet glorified. Dass er über den Geist gesprochen hat, aber der Geist war noch nicht ausgeschüttet, da Jesus noch nicht verherrlicht war. What does it mean, Jesus wasn't glorified? Was bedeutet es, Jesus war noch nicht verherrlicht? That means he hasn't gone to the cross and resurrected and gone to heaven, so that means the work wasn't yet finished. Es bedeutet, dass er noch nicht ans Kreuz gegangen, auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Es war noch nicht abgeschlossen. In simple words, Jesus was saying this. In einfachen Worten hat Jesus gesagt. So, first of all, you have to choose. You want to just drink and become a stinky reservoir? Ihr müsst euch zuallererst entscheiden, wollt ihr nur trinken und ein stinkendes Gefäß werden? Or do you understand, drinking is not just for you? Oder möchtet ihr verstehen, dass das Trinken nicht nur für euch allein bestimmt ist? You yourself turn into a river of living water that people can drink from. Wenn es so ist, dann werdet ihr euch selbst zu Strömen lebendigen Wassers umwandeln, sodass Menschen davon trinken können. If that's what you want to experience, und wenn ihr das erleben wollt, can't believe in the Jesus that your church preaches. Könnt ihr nicht an den Jesus glauben, den eure Gemeinde predigt? Believe in the Jesus that you made up. Ihr könnt nicht an den Jesus glauben, den ihr erfunden habt. You can't believe in the Jesus that you like. Ihr könnt nicht an den Jesus glauben, der euch gefällt. You've got to believe in the Jesus of the scriptures. Ihr müsst an den Jesus der Schrift glauben. The one who before the world was ever created was already the lamb that sealed the new covenant. An den, der bereits vor Erschaffung der Welt das Lamm war, das den neuen Bund besiegelt So hatte. once you understand, you will find the finished work of the cross all the way through the Bible. Sobald ihr das einmal verstanden habt, werdet ihr das vollbrachte Werk am Kreuz in der ganzen Bibel And once you finden. believe in Jesus that way, Und wenn ihr dann auf diese Art und Weise an Jesus glaubt, wherever you go, werden die Menschen trinken, wo immer ihr hinkommt. take them to the fountain. Und ihr könnt sie zur Quelle führen. And then they will drink themselves. Und dann werden sie selbst And trinken. then they themselves can be turned into rivers of living water. Und dann können sie selbst zu Strömen lebendigen Wassers umgestaltet werden. This is what will bring in the last great harvest. Das ist es, das die letzte große Ernte einbringen Let's go wird. for it. Entscheiden wir uns See you dafür. guys. Bis bald, Freunde.